was er heute wirklich sieht. Warum tut ihr Gott dann nichts dagegen? Er ist nicht mein Gott. Er ist unser Gott. Und er hat nie gesagt, dass er uns retten wird. Nein, er hat gesagt, dass wir uns nur selbst retten können. Ich kann mich selbst retten, was soll ich tun? In festem Glauben vertrauen. Glauben, ja, das ist ein interessanter Begriff. Hätten Sie die Bibel gelesen, würden Sie das auch nicht sehen. Glauben. Wenn ich zwischen Ihrem Glauben und meiner 9 mm wählen soll, dann nehme ich die Kanone. Ich fürchte, es braucht Menschen mit reinem Herzen, um das Böse zu besiegen. Wissen Sie, Sie leben in einer anderen Welt. Wir haben hier wirklich ernsthafte Probleme. Und so können Sie die niemals lösen. Das ist das größte Trick von der Menschheit, falsch zu machen, dass er nicht existiert.